Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Ron, ich bin euer Vorleser heute hier in dieser kleinen Aufnahme. Ich habe super lange nichts mehr gemacht. Ich habe echt super lange nichts mehr gemacht. Und ich bereite schon den Februar über mehr oder weniger was vor für das Livestreaming. Jetzt am Wochenende geht's los, am 4. Vielleicht seht ihr dieses Video, diese Tonspur oder hört diese Tonspur noch vorneweg. Wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne so mal reingucken. Ich weiß nicht, was ihr da so gerade vorhabt. Auf jeden Fall dachte ich mir, da ich jetzt ein neues Mikrofon habe, dass ich das einfach mal austeste, so ein bisschen ausreize, was man damit machen kann, wie das Ganze klingt und ob sich das Geld gelohnt hat. Ist natürlich hoffentlich gut investiert gewesen. Wir werden das Ganze einfach mal auf den Prüfstand setzen. Und um es auf den Prüfstand zu setzen, hört ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund so ein bisschen das Buch rattern. Ich habe ein Buch geschnappt, Halo, die Schlacht um Reach. Es ist von Erik Nylund. Nylund. Wie auch immer. Und ich werde euch heute mal einfach so ein bisschen daraus vorlesen. Ich habe mir gedacht, ich werde den Prolog vorlesen. Der ist nicht allzu lang und ich habe dieses Buch schon arschlange, das muss ich dazu sagen. Ich habe dieses Buch schon seit meiner Schulzeit und da muss ich glaube ich etwas weiter ausholen, im Deutschunterricht ein Referat gemacht, was wir damals immer machen mussten. Wir mussten uns mal einmal im Monat ein Buch raussuchen, was wir lesen und worüber wir dann eben ein Stückchen raus vorlesen und das Ganze einmal zusammengefasst eben präsentieren. Vor der gesamten Klasse. Vielleicht bin ich deswegen so, wie ich heute bin. Ich glaube eher nicht, aber naja, geholfen hat es trotzdem, hoffe ich. Danke, liebe Frau Kersbaum. Meine Deutschlehrerin, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr unterrichtet, weil sie gefühlte 474 Jahre alt ist. Wenn du das trotzdem mal hören solltest, dann herzlichen Dank dafür. Wir sind jetzt bei knapp 2,5 Minuten. Wird Zeit, noch einen Schluck Kaffee zu trinken und dann loszulegen, oder? Gute Idee. Kaffee, 3, 2, 1. Und ich muss ein bisschen schwerer atmen. Das tut mir leid, aber meine Nase ist so ein bisschen zu. Mich hat es ein bisschen weggerafft, wie so oft dieses Jahr, in diesem jungen Jahr. Also legen wir los. Wie gesagt, wir lesen den Prolog und oben drüber steht 0500 Stunden, 12. Februar 2535 laut dem militärischen Kalender. Im Lambda Serpentis System, Operationsgebiet Jericho 7. Kontakt, alle Teams in Bereitschaft, Feindkontakt, meine Position. Der Chief wusste, dass es vermutlich mehr als 100 von ihnen gab. Die Bewegungsmelder schlugen ununterbrochen an. Er wollte sie jedoch selbst sehen. Sein Training hatte ihm diese Lektion deutlich vermittelt. Maschinen können sich irren, Augen nicht. Die vier Spartaner, aus denen sich Team Blau zusammensetzte, gaben ihm Deckung. Sie verhielten sich vollkommen still und bewegungslos in ihrer M'Jolnir-Kampfpanzerung. Jemand hatte einmal behauptet, sie sehen in diesen Hightech-Rüstungen wie griechische Kriegsgötter aus. Aber seine Spartaner waren effizienter und skrupelloser, als es Homers Sagengestalten je gewesen sein konnten. Er schickte die Aufklärungssonde nach oben über die 3 Meter hohe Felskante hinweg. Nachdem sie ihre Einsatzkoordinaten erreicht hatten, stellte der Chief die Verbindung zwischen ihr und seinem Helmdisplay her. Auf der anderen Seite sah er ein Tal mit erodierten Felswänden und einem Fluss, der sich hindurchschlängelte. An seinem Ufer lagerten, soweit er blicken konnte, die Grunts. Die Allianz benutzte diese robuste Außerirdische als Kanonenfutter. Sie waren rund 1 Meter groß und trugen gepanzerte Umweltanzüge, deren Mikrokosmen den Verhältnissen auf ihrem eisigen Heimatplaneten entsprachen. Die Grunts erinnerten den Chief an zweibeinige Hunde. Und das nicht nur ihres Aussehens wegen. Auch ihre Sprache, die selbst mit neuer Übersetzungssoftware wie eine seltsame Mischung aus hohem Quietschen, gutturalem Bellen und aggressiven Knurren klang. Kann bitte einmal irgendjemand googeln, was gutturalem ist? Gutturalem. Okay, zurück in die Rolle des Vorlesers. und aggressivem Knurrenklang weckte die Assoziation, ihre Intelligenz übertraf von Hunden, die ebenfalls nicht sonderlich. Aber was ihnen an Gehirnleistung fehlte, machen sie durch Zähigkeit wett. Er hatte gesehen, wie sie sich ihren Feinden entgegenwarfen, bis der Boden mit ihren Leichen übersät und ihren Gegnern die Munition ausgegangen war. Die Grunts waren ungewöhnlich gut ausgerüstet. Nadelwaffen, Plasmapistolen, ja, sie verfügten sogar über 4 stationäre Plasmawerfer, die zum Proben werben konnten. Ein weiteres Problem war, es gab mindestens 1000 von den Kerlen. Die Operation hatte ohne Schwierigkeiten begonnen. Aufgabe von Team Blau war es, die Rückendeckung der Allianz aus der Reserve zu locken, damit Team Rot in der entstehenden Verwirrung durch ihre Reihen schlüpfen konnte, um anschließend eine taktische Havoc-Nuklearwaffe zu positionieren. Das nächste Allianzschiff, das landete, seine Schilde abschaltete und die Truppen entlud, wurde eine feine 30 Megatonnen Überraschung erleben. Ah, der gute Chief, Mann. Der Chief trat einen Schritt von der Felswand zurück. Über einen sicheren Com-Kanal leitete er die taktischen Informationen an seinem Team weiter. Wir sind zu viert. Flüsterte Blau 2 durch die Verbindung. Und da sind 1000 von ihnen. Die Chancen stehen schlecht für die kleinen Kerle. Blau 2, sagte der Chief. Du schnappst dir die Jackhammer-Werfer. Schalte die Kanonen aus und mach den Rest mürbe. Blau 3 und 5, ihr folgt mir nach oben. Wir kümmern uns um den großen Rest. Blau 4, du bereitest einen Willkommensgruß vor. Verstanden? 4 blaue Lichter blitzten in seinem Helmdisplay, als das Team seine Weisung bestätigte. Umblättern. Ach, ist das schön. Schön analog, schön retro. Auf mein Zeichen. Der Chief duckte sich und atmete tief durch. Los! Blau 2 sprang elegant über den Felsen, 3 Meter nach oben. Es gab nicht das geringste Geräusch, als eine halbe Tonne Gewicht, bestehend aus M-Jornier-Panzerung und Spartaner, auf den Sandstein landete. Sie griff nach einem Werfer und lief am Felsgrat entlang. Sie war der schnellste Spartanerin im Team des Chiefs. Er war sicher, dass die Grunts nicht in der Lage sein würden, sie in 3 Sekunden, in denen sie sichtbar waren, anzupeilen. Innerhalb kürzester Zeit entlud Blau 2 die beiden Jackhammer, ließ einen Werfer fallen und feuerte die anderen Raketen im gleichen Tempo ab. Die Sprengköpfe erreichten die Stellungen und die Grunts detonierten. Eine der festmontierten Waffen kippte, wurde von der Explosion herumgerissen und der Soldat, der sie bediente, stürzte zu Boden. Sie schleuderte den Werfer zur Seite, sprang nach unten, machte eine Rolle und kam wieder auf die Beine, nur um so rasch sie konnte zu ihrer Rückzugsposition zu sprinten. Der Chief, Blau 3 und Blau 5 sprangen auf die Feldspitze. Der Chief schaltete auf Infrarot, um durch den Wolken aus den Staub und Abgasen blicken zu können und zu beobachten, wie die 2 Salve der Jackhammer ihr Ziel fand. Weitere Explosionen aus Blitz und Donner dezimierten die vorderen Reihen der Grunts und noch wichtiger, verwandelten die restlichen Plasmakanonen in rauchende Trümmerhaufen. Der Chief und die anderen eröffneten das Feuer mit ihren völlig automatischen MA-5B-Sturmgewehren, ein Sperrfeuer aus 15 Schuss pro Sekunde. Panzerbrechende Munition bohrte sich in die Außerirdischen, zerriss ihre Umweltanzüge und entzündete 1-Meter-Tanks, die sie trugen. Flammen zogen sich in wilden Bögen hinter den verwundeten Grunts her, als diese in ihrer Verwirrung und ihrem Schmerz zu rennen begannen. Schließlich begriffen die Grunts, was geschah und woher der Angriff kam. Sie gruppierten sich neu, griffen in Massen an. Vibrationen wie von einem Erdbeben erschütterten den Boden und brachten den porösen Stein unter dem Chief zu erzittern. Die 3 Spartaner leerten ihre Magazine und wechselten zu Schreddermunition. Sie feuerten in die Wege der Wesen,